Es bellen die Hunde, es rasseln die Ketten, es schlafen die Menschen in ihren Betten, träumen sich manches, was sie nicht haben, wenn sich im Guten und Argen erlaben. Und morgen früh ist alles zerflossen. Jeden. Sie haben ihr Teil genossen und hoffen, was sie noch übrig ließe, dort wiederzufinden auf ihren Kissen. Hält mich nur fort, ihr wachen Hunde. Lasst mich nicht in der Schlummerstunde. Ich bin zu Ende mit allen Träumen, was wir nicht unter den Schläfern sollen.